Balthasar, der Wein, hört sie mal dann rein. Auf 91,4 FM in Barcelona. Schalt das Radio ein, hören Sie mal Sand rein. Schalt das Radio ein. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist wieder Samstag. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Von 10 bis 12, zwei Stunden Musik, Kultur, Politik, Geschichte, live von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona und auch weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten zwei Stunden Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und Musik. Wir sind ein freies Radio. Contrabanda ist selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskerts. Samstag, 6. Juni 2015. Freitag vergangener Woche starb der Liedermacher Walter Mossmann im Alter von 73 Jahren in Breisbach an der deutsch-französischen Grenze und wir trauern um ihn. Vor langer Zeit, als Wolf Biermann unter Linken noch einen legendären Ruf genoss, galt Walter Mossmann als eine Art West-Biermann. Nach dessen Ausbürgerung aus der DDR 1976 sind sie gemeinsam in Recklinghausen vor großem Publikum aufgetreten. Verstanden haben sie sich weniger als erwartet und viel später, als Biermann sich für keine reaktionäre Äußerung mehr zu blöde war, gar nicht mehr. Biermann liebte den Starauftritt, Mossmann war ein Grassroots-Liedermacher, der Flugblattlieder sang, auf Dauertournee durch die alternative Szene der Bundesrepublik ging. Das Album mit diesem Titel erschien 1975, Flugblattlieder, wie fast alle seine Platten, beim Münchner Trikont-Label. Wir wissen, dass Walter Mossmann seit vielen Jahren nicht mehr singen konnte, er konnte mal gerade ein bisschen sprechen, weil leider durch einen Kehlkopfkrebs seine Stimme kaputt gegangen ist, im wörtlichen Sinne. Walter Mossmann von seinem Album Chansons spielen wir das Lied Die drei Gammler. Am Fuße der Kirche, die da steht, zu eines Kaisers Gedächtnis saßen die drei und zechten noch spät und sangen der Freiheit ihr Kindergebet. Romantisches Vermächtnis. Der Erste, der die Trommel schlug, mit grün bemoosten Füßen, sagt, er hätte vom Kommis genug, das wird er noch büßen müssen. Das Hafer rucht und Schilfgras lang, halbierte ihm ein Scheitel. Er trommelte im Pazifiks lang, die Nase blühte eitel. Trommler, du trommelst ja viel zu laut, dich überhören sie nicht. Warum hast du dir auch kein Haus gebaut, woraus man so schön hinunterschaut, nach getaner Pflicht? Der Zweite lästerte die Kultur ohne Lizenz für Poeme. Der sang zwar zur Gitarre nur, doch über brisante Probleme. Noch trug er keinen Seidenschal, noch pfiff er auf die Finanzen. Er sang wie alle sentimental, vom Marschieren und vom Tanzen. Sänger, du schreist ja viel zu laut, dich überhören sie nicht. Warum hast du dir auch kein Haus gebaut, woraus man so schön hinunterschaut, nach getaner Pflicht? Der Dritte blies die Flöte laut, wie blies er nicht alleine. Der nannte die Pulloverbraut, auch ohne Segen die seine. Der küsste Publik und schaute treu aus feuchten Hundeaugen. Passanten fanden das furchtbar neu, verklagten die Rabauken. Gammler, ihr gammelt ja viel zu laut, euch überhören wir nicht. Wozu haben wir unsere Häuser gebaut, woraus man so schön hinunterschaut, nach getaner Pflicht? Nach den drei Gammlern lange noch schauen, musste ich ihm weiterfahren. Wie werden sich ihre Häuser noch bauen? Das kömmt wohl mit den Jahren. Ihr Bürger steckt die Prügelein, ihr könntet mich erschrecken. Euch fiel damals nichts Besseres ein, als den totalen Krieg zu decken. Das war das Lied Die drei Gammler von Walter Mossmanns Platte. Das waren damals Vinyl-Schallplatten Chansons. Das bekannteste Lied auf der Platte Flugblattlieder ist der KKW 9 Rack. Gesungen auf eine Melodie von Phil Ox, in dem es heißt: Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Die paar Herren hätten gern das Volk am Zügel, stumm als Stimmvieh. Sie verwandeln Energie in Profit, aber wir verwandeln unseren Hass in Energie. Im Dreiländereck, Baden-Elsass, Nordschweiz, hatten sich damals Bauern, Bürgerliche und Linksalternative gegen drei geplante Atomkraftwerke verbündet. Zwei davon wurden tatsächlich verhindert, nämlich Wühl und Kaiseraugst. Mossmann sang auch über die Giftkatastrophe von Seveso und für die radikale Partei MIR in Chile. Er besang das erfolgreiche Attentat auf den designierten Franco-Nachfolger Luis Carrero Blanco und den Widerstand im Wendland. Er gehörte 1974 zu den Urhebern der Erklärung der 21 Bürgerinitiativen an die badisch-elsässische Bevölkerung, die die Matrix für die Umweltbewegungen in Frankreich und in der BRD darstellt. Anders als es heute die TV-Bilder suggerieren, wurde die hiesige Anti-Atom-Bewegung weder von Josef Joschka Fischer noch von Petra Kelly gegründet. Sie war ein mächtiges Beben der Basis. Das musste Mossmann auch seinem Freund Rudi Dutschke erklären, der stets von einer neuen USPD fabulierte. Na gut, spielen wir als nächstes Lied von Mossmann den KKW 9 Rack. Er hat davon verschiedene Versionen gemacht. Das ist die Version 1. Wie gesagt, nach der Musik bzw. einer Melodie von Phil Ox. Zum 744. Mal der KKW 9 Rack. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident. Ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Ein Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort, der Profit hier wird uns zu klein. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und das bauen wir am Oberrhein. Dazu plane ich euch, sagt der Spezialist, ein Atomkraftwerk, na klar. Dass das schädlich ist und wahrscheinlich Mist, vergesse ich über Honorar. Der Chef der Polizei erklärt, ich kann nicht das Volk beschützen vor dem Dreck. Doch den Dreck kann ich schützen vor dem Volk, wenn's rebelliert, gib mir Waffen und ich schaff es weg. Damit auch alles seine Ordnung hat, sagt der Ministerpräsident, gebe ich euch im Namen des Volkes den Segen, dafür halte ich mir ein Parlament. Dann singen alle sechs im Chor, wir schaffen Arbeitsplätze, wie schön. Davon wacht der DGB wieder auf und sagt, dann kann ich ja beruhigt gehen. Leider stinkt's zum Himmel, sagt der Spezialist, an unserem Plan ist einiges faul. Wir brauchen einen Kerl, der ihn parfümiert mit einem schönen großen Lügenmaul. Keine Bange, sagt der Ministerpräsident, dafür ist die freie Presse da. Wenn der Rhein zum Abort wird, schreibt sie Fortschritt, Fortschritt, ja hurra. Dieser Fortschritt schreitet über Leichen fort, Profitgier bewegt sein Hirn. Sein Maul frisst deine Arbeitskraft, seine Scheiße sollst du konsumieren. Es braucht jeder Mensch, sagt das Badenwerk, den Strom für'n Swimmingpool, für'n elektrischen Tisch, fürs elektrische Bett und für'n elektrischen Stuhl. So soll das Volk benebelt werden, noch bevor der erste Kühlturm steht. Das Volk, so hoffen die hohen Herren, spürt den Schaden erst zu spät. Doch der Bauer schaut den Acker an, der Fischer guckt den Rhein. Der Winzer prüft den neuen Wein und sie sagen alle KKW, nein. Sie reden nicht bloß, sie organisieren gemeinsam ihren Widerstand. Auf dem Land hat man für Halunken dies und das schnell bei der Hand. Und der Arbeiter, dem Herr Eberle, die Fabrik im Dorf verspricht, spuckt aus und sagt, von der Ausbeutung befreist grad du mich nicht. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Die paar Herren hätten gern das Volk am Zügel stumm und als Stimmvieh. Sie verwandeln Energie in Profit, aber wir verwandeln unseren Hass in Energie. Das KKW wird nicht gebaut. Das war das Lied KKW Rack 1 aus dem Album Walter Mossmann Flugblattlieder. Die Flugblattlieder waren Mossmanns zweite musikalische Karriere. Die erste hatte er mit literarisch anspruchsvollen Chansons begonnen. Mitte der 60er Jahre galt er als die große Entdeckung der Burg Waldeck, dem Folkfestival im Hunsrück, das auch Reinhard May, Franz Josef Degenhardt, Hannes Wader und Dieter Süverkrüpp bekannt machte. Deren Lieder waren damals noch vorpolitisch, geistreich melancholische Spitzen gegen die Spießigkeiten des CDU-Staats, kurz vor der linken Revolte 1967 bis 1969. Als die einsetzte, wurden die anderen berühmt und Mossmann trat von der Bühne ab, weil er bei den großen Plattenfirmen nicht mit dem Protestsong, dem neuen Genre, Geld verdienen wollte. Das versuchte er lieber als linker Journalist für das neue Jugendradio des Südwestfunks. Als Journalist lernte er Anfang der 70er Jahre die Bewegung von Schafzüchtern gegen eine geplante Militärbasis im südfranzösischen La Sarg kennen, die die gesamte radikale Linke ergriff. Der Widerstand gegen Wiel war davon inspiriert. Im Unterschied zu vielen seiner Liedermacherkollegen fehlte Mossmann jede Begeisterung für den realen Sozialismus. Bestenfalls sympathisierte er symbolisch mit dem Ur-Leninismus von 1917, weil da Geschichte in die Gänge gekommen war. Mossmann, der mit den Gründern der Roten Brigaden in Mailand befreundet gewesen war, hatte in der DDR Einreiseverbot. Im BRD-Rundfunk durften viele seiner Lieder nicht gespielt werden. Meistens saß Walter Mossmann genussvoll zwischen den Stühlen. 1968 war er in den Freiburger SDS eingetreten, weil er fand, dass dort die Lust am Experiment und Ungläubigkeit kultiviert wurden. Nichts versteht sich von selbst. Zu allem, was besteht, muss es Alternativen geben, schrieb er in seiner Autobiografie. Ab Mitte der 90er Jahre konnte er nicht mehr singen, weil der Kehlkopfkrebs, wie eingangs schon gesagt, seine Stimme fast weggefressen hatte. Vergangenen Freitag starb er in Breisbach im Alter von 73 Jahren an der deutsch-französischen Grenze, auf der badischen Seite übrigens. Farewell, Walter Mossmann. Von seinem Album Flugblattlieder möchte ich noch ein Lied spielen, und zwar das Lied von der Gedankenfreiheit. Walter Mossmann, Gedankenfreiheit. Das Lied von der Gedankenfreiheit. Ach, das waren finstre Zeiten waren das, als man die Gedanken jagte und dabei die Köpfe traf. Wenn der Volksmund Lieder plärrte gegen Papst und Königshaus, riss man ihm auch gleich die Zunge mit den Lästerliedern aus. Selbst die allerkleinsten Geister litten unter der Zensur, und der dünne Straßensänger saß im Knast zur Schweigekur. Diese Zeiten sind vorbei, die Gedanken sind frei. Heute, heute sind das helle, helle Zeiten, sind das heut. Ja, ich sag euch, dass mich heute die Gedankenfreiheit freut. Neulich schrieb ich meine wahre Meinung von der Bundeswehr, und ich trug sie hin ins Funkhaus, hin zu meinem Redakteur. Ach, der hat mich nicht erschlagen, nicht gefoltert, nicht gepfählt, bloß die Sendung nicht gesendet, und jetzt mangelt mir das Geld. Also bleibet es dabei, die Gedanken sind frei. Meine Freundin, die ist Lehrerin, hat einen blonden Schopf, außen blond und innen helle, und sehr hart ist auch der Kopf. Sie erklärte ihren Schülern, auch der Papst ist bloß ein Mann, ohne Kinder, ohne Pille, und den geht mein Bauch nichts an. Ihr Direktor ist katholisch, kugelrund und gar nicht grob, bloß er schrieb ihr einen Brief und heute hat sie keinen Job. Also bleibet es dabei, die Gedanken sind frei. Mein Freund Hans schafft bei Mercedes und er ist organisiert. Ich weiß nicht auf welcher Linie, weil mich so ein Strich verwirrt. Jedenfalls bei der Betriebsversammlung meckerte er laut, weil Mercedes die Arbeiter um den Arbeitslohn beklaut. Sein Chef hat ihm nicht das Maul gestopft und auch keinen Strick gedreht. Bloß, dass Hans jetzt auch im Arbeitsamt alltäglich Schlange steht. Also bleibet, ist dabei, die Gedanken sind frei. Also sieht man, dass die finstern Zeiten nicht mehr gibt. Gerade die höhere Kritik ist doch in unserem Staat beliebt. Bloß man muss sie mächtig heben aus dem grauen Alltagsdunst. Dann sagt auch mal ein Minister, schön und lustig ist die Kunst. Und der große Künstler achte, dass er nur nach Beifall schielt. Schielt er nämlich nach Veränderung, hat er bald ausgespielt. Und was lernen wir dabei? Bloß Gedanken sind frei. Fragt sich bloß, was in den Köpfen da noch frei ist, fragt sich bloß. Wenn du mal die Wahrheit ausspuckst, bist du schon die Arbeit los. Keine Arbeit, keine Kohlen, Licht aus Kohldampf, Bude kalt. Also lieber halbe Wahrheit, andere Hälfte wird bezahlt. Ach, gespalten ist die Zunge, ach, verfinstert ist der Sinn. Halbe Lügen kriegen Junge, halbe Wahrheit stirbt dahin. Und ich bleibe dabei, die Gedanken sind nicht frei. Ja, die Gedanken sind nicht frei. Alles Illusion. Walter Mossmann. Ein paar Worte zu seiner Diskografie. Es ging los 1967, Achterbahn Chansons, zusammen mit Michel Werner. Das war noch eine LP. Riesen, dunkle, schwarze Scheiben mit den Rillen. Kennen vielleicht noch ein paar Leute von euch. Dann große Anfrage. LP ebenfalls, 68, und das geht immer so weiter. Jedes Jahr mindestens ein Album. Die Wacht am Rhein, Lieder in Freundschaft, Flugblattlieder dann, 75, bei Trikont erschienen. Dann Wühl, eine Single, Trikont, Konzert für Pitta, LP, 76. Leben, Kämpfen, Solidarisieren, ein Doppelalbum bei Trikont erschienen. Da macht er mit. Ballade, Single bei Trikont, Leben, Kämpfen, Solidarisieren 2 und so weiter. Dann neue Flugblattlieder, 77 bei Trikont erschienen. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, so viele sind das jetzt. Erste Unterstützungspläne für das Projekt Die Taz, Trikont 1978, da hat er mitgewirkt. Da hat man auch eine LP rausgebracht, um die Taz zu finanzieren. Hört, hört, wenn man heute sieht, was aus denen geworden ist, dann fragt man sich, wo sind die Anfänge, was ist mit den Wurzeln? Frühlingsanfang, Doppelalbum 1979, Hast du noch Hunger, Trikont 81 Lieder für Instandbesetzer, LP live aus dem Berliner Metropol von 1981. Dann eine sehr interessante Geschichte, die Zusammenarbeit mit Heiner Goebbels, Unruhiges Requiem, das ist eine LP, bei Trikont 1983 erschienen. Diese Platte bekam übrigens den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Erster Platz in der Liederbestenliste beim SFW. Sehr selten für so eine anspruchsvolle hochpolitische Musik, dass die auch öffentlich geehrt und gewürdigt wird. Die Störung, ein Tonstück für Stimme und Ghetto Blaster, 30 Minuten in Zusammenarbeit mit Cornelius Schwer. Und was wir hier auch übrigens haben, die CD-Box, Chansons, Flugblattlieder, Balladen, Kantastorie und Apokryphen. Apokryphen schreibt er mit K, R, Ü und F. Witziges Wortspiel, das ist eine CD im Schuber, 4 CDs im Digipack. In jeder CD, wie gesagt, ein Booklet mit Anmerkungen, Dokumenten, Fotos und kritischen Kommentaren des Autors. Mit allen wichtigen Songs aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Erschienen bei Trikont. Über Walter Mossmann gibt es auch Filme. Baracke Butzer, Dokumentarfilm, Gruppenarbeit 71, Zweierlei Volksmusik, Dokumentarfilm, Dreieckland, ein Dokumentarfilm über die Anti-AKW-Bewegung, Exilio, Flüchtlingslager in Kolomongkagua, eine Außenansicht, ein Dokumentarfilm, Lemberg, geöffnete Stadt, Dokumentarfilm über postsowjetische Zustände in der galizischen Metropole mit Didi Dankwart, 93. Wir wissen auch, dass Walter Mossmann in die Ukraine gereist ist und hat sich engagiert mit den Opfern des Atomkraftwerks Tschernobyl und war da sehr aktiv in der ukrainischen Anti-AKW-Bewegung. Literatur gibt es auch jede Menge. Der Nasentrompeter, Berlin, Edition Freitag 2007, ein Buch über den großen Liedermacher. Und das Buch Flugblattlieder, Streitschriften, erschien im Rotbuchverlag in Berlin 1980. Geblieben sind seine Lieder. Er wird uns fehlen. Er ist tot. Walter Mossmann, der große Liedermacher, der leider die letzten 20 Jahre seines Lebens nicht mehr singen konnte. Niemandsland trauert um diesen Mann. Die Fahnen hängen auf Halbmast. Werner, hallo, wie geht's? Guten Morgen, gut, wie fast immer. Ja, die Gedanken sind frei. Das kommt einem ja schon fast ein bisschen veraltet vor, diese Geschichte. Ne? Denn das Lied haben wir ja schon als Schuljungs gesungen. Und es bleibt einem haften. Und sind sie immer noch frei oder wie sieht's da aus? Ne? Vielleicht sind sie immer noch frei, also ganz verbieten kann man die Gedanken vielleicht nicht im Moment noch. Aber welche Gedanken? Ja? Und da ist die große Gefahr. Ja? Wenn sie die Gedanken nicht verbieten können, dann sind sie dabei, es zu schaffen, welche Gedanken wir haben und welche nicht mehr. Ja? Also gut, das kann aber dann das nächste Lied dann nicht mehr Walter Mossmann schreiben. Das müsste dann jemand anders machen. Gedankenfreiheit war ja schon immer eine Forderung der Aufklärung. Siehe, geben Sie Gedankenfreiheit, hatte schon Voltaire gefordert. Im Zeitalter der Aufklärung, im Zeitalter des Lichts. Heinrich Heine hat diese Redensart spöttisch übernommen und hat gesagt, die Deutschen sind Weltmeister im Reich der Gedankenfreiheit. Die Engländer beherrschen das Meer, die Franzosen den Boden, aber wir Deutschen sind die Herren in den Lüften. Doch, ich denke, die Gedankenfreiheit existiert, nach innen sowieso. Ist ja ein Lied aus einem Gefängnis, wo jemand sagt, aber die Gedanken sind frei. Keine Mauern können sie einsperren. Mit meinen Gedanken in meinem Kopf kann ich machen, was ich will. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei, während die Gedanken, die man äußert, die man dann anderen gegenüber sagt, die werden natürlich überall zensiert, verboten, bestraft, mit Folter, mit Berufsverbot, das hatte Walter Mossmann gesagt. Diese Gedankenfreiheit existiert eigentlich immer noch nicht. Letztens hatten mich Schüler gefragt, was war eigentlich der Unterschied zwischen der DDR und der BRD? Und ich habe gesagt, die Gedankenfreiheit. In der DDR konntest du in einem Betrieb deinen Meister kritisieren und beschimpfen. Und es passierte nichts, du konntest deinen Arbeitsplatz nicht verlieren. Aber wenn du ein Mitglied des Zentralkomitees oder die Regierung beschimpft hast bzw. kritisiert hast, dann konnte es sein, dass du verhaftet wurdest, verhört von der Stasi und vielleicht sogar ab ins Gefängnis kamst. In der BRD, wenn du deinen Chef kritisierst in der Firma oder ihn sehr hart angehst, dann fliegst du einfach auf die Straße und bist dein Job los. Das ist die Gedankenfreiheit hier und die Gedankenfreiheit dort gewesen. Ja, ja, also wie gesagt, ich ganz verbieten geht noch nicht, aber dann die Frage ist, mit welchen Gedanken beschäftigen wir uns? Ne? Welche haben wir überhaupt noch? Ne? Wenn früher die Gedanken waren, zum Beispiel, warum geht's mir so dreckig? Ja? Was sind die Ursachen? Wer steckt dahinter? Wer hat Schuld daran? Wogegen muss ich ankämpfen? Dann sind die Gedanken in der Tendenz eben ganz andere. Zum Beispiel, du machst irgendwo im Internet ein Quiz und dann ist die Frage, mit welchem Spieler von Real Madrid ist Rihanna in letzter Zeit liiert? Ja, und da machst du dir natürlich auch deine Gedanken. Und also wer es nicht weiß, die richtige Lösung ist Benzema. Ja gut, Klatsch und Tratsch und Gerede und Gelaber ist natürlich auch eine Gedankenverkleisterung der Gehirne mit unsinnigem, nutzlosem, sinnlosem Getratsche und Wissen und Halbwissen und Gerede. Wenn das auch Gedankenfreiheit ist, ja dann bitte, das passiert sowieso jeden Tag, die wird niemand verbieten. Spielen wir noch ein Lied von Walter Mossmann. Und zwar haben wir das Lied Die Milch der frommen Denkart. Ist ja auch eine Art von Gedankenfreiheit, Die Milch der frommen Denkart. Walter Mossmann von seinem Album Chansons. Susanna, mach die Augen zu. Ich geb ja doch nicht eher Ruh. Mein Singsang soll dich wiegen. Die Läden hab ich zugeklappt, damit kein Nachtkrab nach dir schnappt. Die Elster soll nichts kriegen. Nachtwächter sind zwar viel im Amt, was die so machen allesamt. Ob sie wohl wachen, die Hühner lachen morgen früh und legen schöne Eier, die wir stehlen und vernaschen. Wie schön leucht uns der Abendstern, ich glaub, die Zeit ist nicht mehr fern, dass wir dort oben wüten. Vielleicht werd ich auch wieder leben. Vielleicht darf dort, wer Eier legt, in Frieden selber brüten. Der Sonne sind wir abgewandt, die brennt jetzt auf manch ander Land, auf Kuba und Brasilien. Uns überstrahlt kein roter Stern, das walten Gott und andere Herren aus besseren Familien. Da fallen dir die Augen zu, schlaf ein, mein Kind, ich geb ja Ruh, wir wollen's überschlafen. Walter Mossmann, Chansons. Er wird uns fehlen. Was ist noch angesagt auf deiner Agenda, Werner, auf deiner Journalistenagenda. Ich sehe, du hast da wie immer deine Hefte, Zettel, alles unterstrichen, rot angekreuzt, Querverweise auf den Blättern. Welche Gedankenspiele hast du da durchgespielt? Strategien? Naja, für das Wochenende. Einmal war es zum Tag von gestern, der 5. Juni. Da ist wieder mal ein Ultimatum ausgelaufen von der Europäischen Union gegenüber Griechenland. Dann, was haben wir da noch? Ah, zum Beispiel wieder Neues über unsere Polizei. Dann, was haben wir noch? Armutsbericht Spanien, besonders Kinder, ja. Und ja, viele Geschichten dann, wie es weitergeht mit den Zwangsräumungen und so, solche Sachen. Ja gut, erzählen, wie geht's weiter mit den Zwangsräumungen? Ja, besser gesagt, als wie geht's weiter, das wäre ein anderes Thema. Was ist in letzter Zeit passiert, wie hat sich's da entwickelt? Und jetzt der letzte Bericht, offizielle Bericht, ja nicht etwa von linken Spinnern oder so, dass die Zwangsräumungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,1% angestiegen ist. Also es wird nicht etwa weniger, man hört ja immer, die Krise ist vorbei und so, ja, sondern mehr. Das heißt, in diesem Jahr 2015, nur in den ersten 3 Monaten in ganz Spanien 19.000 Zwangsräumungen. Und ungefähr ein Viertel davon in Katalonien. Ja, und was stimmt, also insgesamt nimmt die Zahl zu, aber der Grund für die Zwangsräumung steigt jetzt an, dass die Leute die Miete nicht mehr bezahlen können. Wie das Ganze angefangen hat vor ein paar Jahren, ging es ja mehr um die Hypotheken, die die Leute nicht mehr bezahlen konnten, weil sie dann eben arbeitslos wurden oder aus welchen Gründen auch immer. Also das wäre zu diesem Thema. Wir werden ja nun bald eine Bürgermeisterin haben, so Gott will, die aktiv in der Plattform gegen Zwangsräumungen gearbeitet hat, eine Menschenrechtsaktivistin Ada Colau. Und die hat schon versprochen, auf lokaler Ebene hier alles zu tun, um diese grausamen Zwangsräumungen zu verhindern bzw. einzudämmen und die Banken zu zwingen, leeren Wohnraum, leerstehenden Spekulationswohnraum dem Volk zum Wohnen zur Verfügung zu stellen. Und das dürfte dann doch wohl einiges ändern am sozialen Elend hier in dieser Stadt Barcelona, in der Fun City. Ja, also das wäre zu dem Thema, wie es vielleicht möglicherweise weitergeht mit den Zwangsräumungen. Also nicht nur hier in Barcelona mit der zukünftigen Bürgermeisterin Ada Colau, sondern auch in anderen Städten, in Spanien, in Valencia, in Madrid und überall wird es jetzt versucht von den linken Gruppierungen, sagen wir mal, die Wahlen im Prinzip gewonnen haben vor einer Woche oder schon 2 Wochen. Ne? Also da tut sich möglicherweise was, aber natürlich müssen die sich jedes Mal durchsetzen gegen die Banken, hauptsächlich die absoluten Herrscher hier unserer Welt. Und wenn die Leute also deshalb eben dann rausgeschmissen werden, weil sie die Hypothek oder die Miete nicht mehr bezahlen können, woher kommt das? Also viel Arbeitslosigkeit, ne? Und auch den Rentnern wird praktisch seit 5-6 Jahren die Rente nicht mehr erhöht oder 0,25% oder sowas. Und dann auch Leute, die immer noch Arbeit haben, aber eben auch, wo die Löhne tendenziell sinken, dann die Heerschar von Leuten, die prekäre Arbeitsverträge haben, also entweder Teilzeit oder Mini-Teilzeitarbeit, und dann auch befristet, im besten Fall auf einen Monat, vielleicht auch mal auf 3 Monate, aber das Normale ist weniger, ne? 14 Tage, eine Woche, Arbeitsverträge von einem Tag. Und was eben auch damit zusammenhängt, ist dann die Armut generell, ne, wo, und jetzt hier der letzte Titel im letzten Bericht, auch wieder ein ernstzunehmender Bericht, weil der auch nicht von linken Spinnern, sondern von La Caixa, also praktisch der größten oder zweitgrößten Bank hier in Spanien ist, und die sagen, eines von 3 Kindern, also jedes dritte Kind, lebt unter der Armutsgrenze. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Armutsgrenze ist ja was ganz wenig Definiertes und so. Nee, nee, also das kann man in Zahlen ausdrücken. Wenn wir immer denken an eine Familie, 2 Eltern und 2 Kinder, also das nehmen wir mal an als Modell. Und für diese ganze Familie ist die Armutsgrenze, wenn sie weniger als 1260 Euro verdienen. Also netto, ne, wo aber alles davon bezahlt werden muss. Nahrung, Kleidung, Licht, Gas, Miete und so weiter. Gut, das ist die offizielle Armutsgrenze, und dann wird da unterschieden. Ich weiß nicht jetzt, wie man da auf Deutsch sagt, also extreme Armut und normale Armut oder so, ja. Die extreme Armut hier ist so definiert, wieder eine 4-köpfige Familie, wenn sie weniger als 630 Euro im Monat verdient, diese Familie. Und wenn man jetzt diese extreme Armut sich ansieht, ist immer noch eines von 10 Kindern in Spanien lebt unter diesen Bedingungen. Aber unsere Regierung sagt natürlich, die Krise ist vorbei, es geht wieder voran. Okay. Da ist ja aber klar, über wen die sprechen. Nicht über die Leute, sondern über sich selber und ihre eigene Klasse. Als vor 3 Jahren die ersten Hungererscheinungen in Katalonien festgestellt wurden, da gab es einen Aufschrei von Seiten der Regierenden hier im Land, aber nicht aus Protest gegen den Hunger oder weil sie diese Tatsache entsetzte, sondern sie wiesen das scharf zurück und sagten, das ist unmöglich, da kann man nicht von Hunger reden, hier wird jeder satt, hier hat jeder zu essen. Das heißt, diese Herrschaften haben sich nicht entblödet, diejenigen, die die Nachricht wirklich brachten, mit Zahlen, Fotos, Beispielen unterlegten, diese Leute noch zu beschimpfen. Wie könnt ihr es wagen, hier über Hunger zu sprechen? Über Armut sowieso. Man hat die Schulspeisung gestrichen für viele Kinder, die vorher kostenlos war. Man hat das Geld unter den Reichen, zum Beispiel unter der Formel 1, der Tourismusindustrie, dem Mobilkongress verteilt. Man hat unheimlich viel Geld benutzt, um den Hafen zu privatisieren mit öffentlichem Geld und das dann als Luxusprivatisierung an Investorhaie zu verhökern, zu verramschen. Und diese Leute müssen eigentlich weg und raus aus den Rathäusern und aus den Regierungen. Und es sollen Leute hin, die wirklich noch so etwas haben wie ein soziales Gewissen. Die wurden hier gewählt in Barcelona, die Koalition Barcelona en Comú, die verhandelt immer noch. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, was da im Moment passiert. Die ERC, die sogenannten linken Republikaner, linksnationalistisch nennen die sich, die wollten die Bürgermeisterin in Spee doch wirklich dazu verpflichten, diese Roadmap, diese Hoja de Ruta zu unterschreiben, wo sie fordern, dass in 18 Monaten die Unabhängigkeit ausgerufen wird. Die haben sich doch nicht entblödet, die Bürgermeisterin zu verpflichten, das zu unterschreiben, sonst würden sie nicht in die Koalition gehen. sowas Groteskes hat man lange nicht gehört. Frau Ada Colau hat das streng zurückgewiesen. Sie hat gesagt, sie wird kein Papier unterschreiben, wo die CU eine Taktik mit anderen Parteien ausgehandelt hat. Mit denen hat sie nichts zu tun. Und dann ist man schnell zurückgerudert und hat gesagt, naja, gut, man will aber trotzdem mitregieren. Interessant, oder? Was? Also zwei Sachen sind interessant dabei, dass diese Kandidatin, die eben nicht für eine eigene Partei kandidiert hat, sondern für ein Bündnis von vielen Gruppen und also jetzt am meisten Sitze bekommen hat im Rathaus, ist immer noch nicht offiziell eingesetzt als Bürgermeisterin, aber also auch nach diesem letzten Beispiel ist klar, dass das passieren wird. Aber die wird eben nicht nur unter Druck gesetzt, wie jetzt hier von der republikanischen Linken mit ihrem Unabhängigkeitswahn, auch wie auch von KUP, eine andere Formation von dieser Seite, sondern eben auch von der alten katalanischen Bourgeoisie, der Rechten, den Unternehmern und den multinationalen Konzernen. Also von allen Seiten wird sie beschossen, aber bis jetzt hat sie sich also verteidigt und nicht nachgegeben und hoffen wir, dass das so weitergeht. Also das ist der eine positive Punkt bei der Geschichte, aber auch noch andere. Die gleiche Liste, wo sie gewählt wurde, hat zum Beispiel auch in so einer großen Vorstadt von Barcelona, nämlich in Badalona, sich auch präsentiert. Und die haben es jetzt auch zusammen mit anderen eher links anzusiedelnden Kräften geschafft, diesen Faschisten wegzukriegen, der dort für die PP-Partei Bürgermeister war. Ein gewisser Herr García Albiol heißt er, glaube ich. Ein rassistischer, ausländerfeindlicher, rechter Typ wie nur was. Ein weiteres Beispiel dafür, dass sich irgendwie was tut in Spanien in letzter Zeit. Contrabanda FM 91.4 Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión. 24 años. Sie hören Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4 hier in Barcelona. Es ist Samstag, der 6. Juni 2015. Ein heißer Tag, ein herrlicher Tag, blauer Himmel. Die Temperaturen, das Barometer klettert hier im Studio auf die 29 Grad Marke. Und bis 12 Uhr wird es wahrscheinlich noch heißer werden. Okay, ein bisschen Musik von Culcha Candela. Yeah! Culcha! Get ready! Candela! Right! Yeah! No! Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, darum bist du nicht ja, lieb. Ich guck rüber und du stehst an der Bar mit einem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ich wusste einfach hinsehen, hingehen. Auf einer Skala bist du nicht drauf zu schön, ja. Ich kämpf meinen Weg durch zu dir, denn ich weiß, ich will nur zu dir. Doch als ich dann da war, du und dein Sekt, oh shit, ihr wart schon weg. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, darum bist du nicht geblieben. Ich find's Hammer, dass du nicht so viel Scheiße laberst wie die anderen, die sich auf den Partys immer nur an meinen Arsch klammern und sich dann mit Cocktails das Leben süß schlabbern. Du bist irgendwie anders, du bist einfach H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Komm mal näher, marsch her noch viel, viel näher. Wegen dir werde ich dir, Digga, hin und her. Du bist Hammer, deine Misskunde ist Zeit und versprühst trotzdem Glamour. Hab dich nur einmal gesehen, schon hat's bei mir gedämmert. Viel zu viele Jahre hab ich ohne dich schon verpennert. Das wird jetzt geändert. Du bist eine sweetie cutie, hast nicken Moody. Ich führ dich aus, lad dich ein, nimm dich mit zum Moody. Du bist ein Mix aus Studi und Ghetto. Ich sing deinen Namen, Petit Bougetto. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist, darum bist du nicht geblieben. Du bist Hammer, wie du du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben. Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Hammer. Zeit zu stehlen, unsere Nacht war viel zu kurz. Wir können einfach nur zusammen sein und uns ansehen. Und vielleicht schließen wir die Tür und dann wird das abgehen. Denn geil, du bist der Hammer und ich will den Arsch schwingen. Denn so wie du mich hammerst, kann ich dir nicht widerstehen. Wie wär's, wenn wir woanders so ein kleines Ding drehen? Und was da so bei rauskommt, na, da werden wir mal sehen. Denn alle, was wir wollen, ist ein kleines bisschen Spaß. Und komm mal da ins Rollen, geh mal gleich ein bisschen Gas. Dann gehen wir in die Vollen, denn wir sind ja nicht aus Glas. Also komm vorbei, Girls, sonst hast du was verpasst. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben. Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben. Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Du bist Hammer. Culture Candela, West-Berliner Gruppe, beziehungsweise heute Berliner Gruppe, gegründet 2002. Die machen Reggae, Dancehall, Hip-Hop und kommen direkt aus Berlin. Die haben übrigens eine sehr internationale, multiethnische Besetzung. Die Liedtexte reichen von ernstem, gesellschaftskritischem Inhalt bis hin zu stimmungshebenden Liedern. Partybus zum Beispiel ist einer ihrer Stimmungsknüller. 1,8 Millionen verkaufte Tonträger sagen sehr viel eigentlich über diese Art von erfolgreichem Hip-Hop in Deutschland. Die Jungs, die da spielen, sind übrigens Johnny Strange, in Uganda geboren, aber in Deutschland lebend. Dann Ichiban, der kommt aus Polen, ist aber Deutscher. La Frotto aus Kolumbien. Auch ein Kolumbianer ist in der Gruppe. Don Kali und DJ Chino, der kommt aus Korea. Im Moment ist auch im Gesang dabei Mr. Ridon. Das ist ein Deutscher mit seinem Künstlernamen. A Ilha da Culatra saúde os ouvintes da Rádio Niemandsland, Terra de Ninguém, Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Hier in Katalonien bzw. hier in Barcelona macht die Polizei immer wieder Schlagzeilen, negative, sehr oft leider. Woher weißt du das, dass es negative sind und keine positiven? Das könnte ja auch mal passieren. Wenn es gibt ja Polizisten, die helfen einer alten Oma über die Straße und so, ne? Aber gut, gewöhnt sind wir an andere Sachen. Da wird irgendjemand totgeschlagen von mehreren Polizisten gleichzeitig oder gefoltert oder wird mit Gummi geschossen, werden die Augen ausgeschossen oder wird auch jemand getötet oder stirbt dabei an diesen Gummi geschossen. Auch mal wird dann mit scharfer Munition geschossen, zum Beispiel vor 2 Tagen im Baskenland. Da ein Polizist, außer Dienst übrigens, gerät mit einem LKW-Fahrer in Streit, ne? Und also irgendwo wegen Verkehrsproblemen, holt die Pistole raus und schießt den LKW-Fahrer in den Kopf. Ja. Also solche Sachen, die kommen eigentlich nicht häufig vor, aber sehr oft, sagen wir mal. Ne? Und jetzt, also wie sehr sich diese Herrscher über Leben und Tod erhaben fühlen, das zeigt sich jetzt aber hier in Katalonien noch auf einer ganz anderen Ebene. Also wir haben ja hier unsere eigene Landespolizei, die Mossos, das Squadra. Und die haben sich jetzt was einfallen lassen in ihrer Zusammenarbeit mit den Gerichten. Ja? Also normalerweise funktioniert es ja so, dass passiert irgendwas, ein Delikt, eine Straftat, das Gericht ermittelt und kommt dann zu dem Schluss, diese Person ist wahrscheinlich der Täter oder die Täterin. Jetzt, wenn die verdächtige Person nicht auffindbar ist, dann übermittelt der Richter einen Haftbefehl an die Polizei und diese sucht dann den Menschen, bis sie ihn findet, nimmt ihn fest. Dann wird er dem Richter vorgeführt und der entscheidet dann und verhört ihn, ob der in Haft bleibt oder freigelassen wird. Oder, was auch natürlich vorkommt, bei weiteren Ermittlungen wird dann festgestellt, dass eben doch kein Tatverdacht vorliegt und dann teilt der Richter der Polizei das mit, dass sie nicht mehr zu suchen braucht. Ja. Jetzt ist es aber öfter vorgekommen, dass die Polizei das ignoriert hat, die Leute trotzdem gesucht und festgenommen hat und dann dem Richter vorgeführt hat und der sagt dann, ja, nee, das haben wir euch doch gesagt, der ist nicht mehr verdächtig. Und das ist also des Öfteren vorgekommen und das hat dann die Richter gestört, ja, und sie haben dann angefangen, die Polizei zu kritisieren deshalb. Jetzt ist aber wiederum die Polizei beleidigt, ja, dass sie von den Richtern kritisiert wird. Und dann haben sie sich gesagt, ja, denen werden wir es jetzt zeigen. Ja. Und dann kommen die doch auf die Glanzidee, die Polizei, die Haftbefehle zu befristen. Also je nach Laune. Ne? In dem Fall suchen wir in 14 Tagen, im anderen Fall einen Monat, auch mal 3 Monate. Ne? Und dann hören sie auf, weiter zu suchen. Ne? Und das Schönste dabei, ohne die Magistratur darüber zu informieren. Ne? Also das haben sie dann gemacht im Oktober letzten Jahres, also vor stark einem halben Jahr. Und jetzt haben sie gleichzeitig auch noch ab diesem Moment, Oktober 2014, alle vorher ausgestellten Haftbefehle haben sie auch noch gecancelt. Ja? Alles einseitig. Ja? Auch wiederum nicht die Magistratur informiert und jetzt kommt raus, dass sind alleine in Barcelona dann 400 Leute nicht mehr gesucht werden. Aber das Schöne ist halt, diese Polizei da, die schwingen sich einfach auf zum Herrscher über das Verfahren, also allen Prinzipien der Gewaltenteilung zum Trotz. Ja, sie sind die Puto Amos. Hier geht es also seit langem schon drunter und drüber. Gewaltenteilung ist ja offiziell fast schon so gut wie aufgehoben. Politiker ernennen oder entlassen Richter. Es hat viele Fälle gegeben, wo die Politik praktisch die Justiz beherrscht hat hier in Spanien. Besonders seit die Neofrankisten so fett an der Macht sind, mit absoluten Mehrheiten jahrelang. Das Ganze hat doch ein sehr beunruhigendes Panorama und Szenarium hervorgerufen, wo die Leute sich nicht mehr sicher fühlten. Die Herren konnten schalten und walten, wie sie wollten. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 6. Juni 2015. Willkommen zu den Katastrophen und kommentierten Meldungen. Die erste Meldung kommt aus Berlin. Berlin im Finale. Die Welt schaut mal wieder auf Berlin. Im Olympiastadion spielt Barça gegen Turin. Das ist nicht nur für Fußballfans spannend. Tatsächlich, okay. Wenn man ehrlich ist, hat sich nur ein Berliner für den heutigen Abend qualifiziert. Für die Champions League, für das Endspiel. Das ist der Rasen im Olympiastadion. Dennoch, zum allerersten Mal ist die deutsche Hauptstadt, wenn auch nur als Gastgeber, dabei, wenn die sogenannte Krone des europäischen Vereinsfußballs vergeben wird. Nach dem WM-Finale 2006 und den Eindrücken während des Turniers damals wurde es höchste Zeit, so schreibt die Taz zumindest, dass in Berlin auch mal das wichtigste Spiel des kontinentalen Clubfußballs ausgetragen wird. Weltweit werden die Menschen auf das Stadion im Westend schauen. Mehr als 165 Millionen Fernsehzuschauer in 200 Ländern sahen das Champions League-Endspiel im vergangenen Jahr. Vielleicht sind es dieses Jahr mangels bedeutender Turniere, im Männerfußball zumindest. Wir wissen ja, heute beginnt zeitgleich die Frauen-WM, die Frauenfußball-WM in Kanada. Sogar ein paar mehr, die das Aufeinandertreffen des Traditionsclubs FC Barcelona mit dem anderen Traditionsclub Juventus Turin sehen wollen. Im weiten Rund, das zu diesem Spiel 70.500 Besucher fasst, werden mindestens 20.000 Fans aus Katalonien und 20.000 aus dem Piemont ihr Team anfeuern. Jeweils so viele Tickets standen den teilnehmenden Clubs zu. Wie dieses Finale wird, schwer zu sagen, bei Endspielen, in denen es sportlich und wirtschaftlich um so viel geht. Die eigentliche Siegesprämie von 10,5 Millionen ist dann nur eine Randnotiz, auch wenn so viel Geld jeder Verein gerne mitnehmen würde. Eher geht es um Renommee. Juve kann an der Spree seine Wiederauferstehung feiern. Es wäre der erste große internationale Titel seit 1996. Außerdem kann der Club aus Turin mit einem Sieg auch das Triple holen. Wie Barcelona, das gleichfalls bereits die nationale Meisterschaft und den Pokal geholt hat. Für Barca allerdings wäre es nach 2009 schon der zweite Dreifachtriumph und Messi kann endgültig zum Messias erklärt werden. Das Sturmtrio, bestehend aus ihm, Neymar und Luis Suarez, Baiza, genannt, kann den 120 Toren, die sie gemeinsam in dieser Saison erzielten, noch welche hinzufügen. In der Vergangenheit aber war es oft so, dass die Finalspiele hinter den Erwartungen zurückblieben. Naja, vielleicht wäre das auch egal. Berlin wird feiern. Bei angekündigten, Achtung, 33 Grad ist zumindest mit einer Hitzeschlacht, möglicherweise mit einem eintägigen Hochsommermärchen zu rechnen. Denn dass man im Austragungsort zwar nicht so gut Fußball spielen, dafür aber umso besser Fußballfeste begehen kann, ist bekannt. Auch wenn gleich zwei Public Viewings, so wird das genannt, Riesenleinwände stehen auf öffentlichen Plätzen, abgesagt wurden. Beim Fanfest am Brandenburger Tor und am Breitscheidplatz wird wohl halb Berlin vor den Bildschirmen mitfiebern. Die Barca-Fans werden diskret oder auffällig zum Breitscheidplatz geschleust. Die Turin-Fans werden zum Alexanderplatz geschleust. Und da können sie dann hoppeln, Bier trinken und so viel schreien und kreischen für ihre Mannschaften, wie sie Lust und Laune haben. Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Mein Favorit ist natürlich Barca. Und ja, warum? Weil es einfach der beste Fußballclub ist auf der Welt. Nicht nur einzelne Spieler davon. Und der andere Grund, warum die Juve verlieren sollte, ist, die haben halt doch sehr viele authentische Nazis unter ihren Fans, ne, was bei Barca nicht so ist oder nicht mehr so ist. Ja, Buffon zum Beispiel, der war ja mal Fan von einem neofaschistischen Fanclub und hatte auch die 88 sich als Trikot gewählt. 88 ist Haha, Heil Hitler. Kommen wir zu den Meldungen in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Schau in 100 Sekunden. Proteste gegen G7-Gipfel. Mehrere hundert Demonstranten zogen am Abend im bayerischen Garmisch-Partenkirchen durch die Innenstadt. Die Polizei habe die nicht angemeldete Demonstration begleitet, erklärte eine Sprecherin. Zu Zwischenfällen kam es nicht. Auch für heute sind weitere Kundgebungen geplant. Tsipras fordert Schuldenerlass. Vor dem Parlament in Athen verlangte der griechische Ministerpräsident eine definitive Lösung der Schuldenkrise. Dazu müssten auch finanzielle Erleichterungen gehören. Die neuen Sparvorschläge der internationalen Geldgeber lehnte Tsipras als absurd ab. Nach Explosionen bei Wahlkundgebungen der prokurdischen Oppositionspartei HDP in der türkischen Stadt Diyarbakir. Noch immer ist unklar, ob es sich um einen Anschlag handelte. Mindestens 2 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Präsident Erdogan sprach von einer Provokation. In der Türkei wird morgen ein neues Parlament gewählt. Die Linke trifft sich zum Parteitag in Bielefeld. Heute stehen unter anderem das Wahljahr 2016 und mögliche rot-rot-grüne Bündnisse zur Diskussion. Morgen will Fraktionschef Gysi zu den Delegierten sprechen und erklären, ob er erneut für den Posten kandidiert. Nach Schiffskatastrophe in China. Die Zahl der Toten ist nach Regierungsangaben auf fast 400 gestiegen. Das aufgerichtete Schiff konnte inzwischen stabilisiert werden. Es war am Montag bei einem Sturm auf dem Fluss Yangtze gekentert. Das Wetter heute im Osten anfangs noch überwiegend freundlich, dann auch dort Sonne und Wolken mit Schauern und Gewittern, dabei Unwettergefahr. Im Nordwesten später wieder vielfach sonnig, Höchstwerte 17 bis 34 Grad. Berlin, Thema Verfassungsschutz. Datenschutzbeauftragte warnt vor Reformen. Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff, die ist von der CDU, warnt davor, den Verfassungsschutz zu einer Big-Data-Behörde mit grenzenlosen Befugnissen zu machen. Das von der Koalition geplante Gesetz zur Reform des Inlandsgeheimdienstes werfe erhebliche verfassungsrechtliche Probleme auf, schreibt Vosshoff in einer 11-seitigen Stellungnahme an Innenpolitiker des Bundestags. Nicht hinnehmbar sei etwa, dass Polizei und Verfassungsschutz nach dem Entwurf nahezu beliebig personenbezogene Daten austauschen dürften. Damit sind die Barrieren für einen umfassenden, fast voraussetzungslosen und verfassungswidrigen Datenfluss gefallen. Kritisch bewertet Vosshoff auch, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, offenbar Zugriff auf alle Informationen der Landesbehörden haben solle. Das Grundgesetz beschränke jedoch die Zuständigkeit des Bundesamts klar. Diese Begrenzung wolle die Koalition nun zu einer Erweiterung umdrehen. Das sei ein Verstoß gegen das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung. Ihre geharnischte Kritik wird Vosshoff den Abgeordneten des Bundestags allerdings nicht persönlich vortragen können. Die öffentliche Anhörung zu dem Gesetzesentwurf übermorgen am 8. Juni vor dem Innenausschuss findet wegen eines Vetos der Union ohne die Christdemokratin statt. Man hat sie einfach ausgeladen. Die Opposition ist natürlich empört. Das Bundesamt als Spinne im Netz der Verfassungsschutzbehörden droht zu einer Superbehörde zu werden, wie sie das Grundgesetz eben nicht vorsieht. Das sagt die linken Innenpolitikerin Ulla Jelpke. Statt Bürger und Wirtschaft vor Übergriffen zu schützen, so der Grüne Konstantin von Notz, wolle die Regierung BND und BFV bedingungslos weiter hochrüsten. Das ist mit den Grundrechten unvereinbar. Ja, Sie haben richtig gehört, verehrte Hörerinnen und Hörer. Anstatt dass man den Bundesverfassungsschutz auflöst bzw. unter demokratische Kontrolle stellt, gibt man diesen Finstermännern noch mehr Mittel in die Hand, damit sie ungestraft weiter spitzeln können. Ein unglaublicher Vorgang. Palästinenserführer Yasser Arafat erhielt eine Privataudienz beim Heiligen Vater. Thema Exporte, Waffen für die Welt. Deutschland gehört weltweit mit zu den größten Exporteuren sogenannter Kleinwaffen. Bei den Großwaffen weiß man es ja. Laut dem aktuellen Small Arms Survey, der am Montag vor den Vereinten Nationen vorgestellt wird, führt nur die USA und Italien in noch größerem Umfang solche Waffen aus. Auch beim Import steht Deutschland an dritter Stelle. Für ihre Untersuchung hat das in diesem Bereich führende Forschungsinstitut mit Sitz in Genf die UNO-Außenhandelsstatistiken für 2012 ausgewertet. Als Kleinwaffen gelten im Small Arms Survey unter anderem Pistolen, Sturm- und Maschinengewehre, Panzerfäuste und Granatwerfer. Laut Studie betrug der Wert des weltweiten Handels mit Kleinwaffen über 5 Milliarden US-Dollar und hat sich damit gegenüber 2001 mehr als verdoppelt. Aus iranischen Landen frisch auf dem Tisch. Jetzt wundert es einen natürlich nicht, dass sie so viele Krisenherde schaffen wie möglich. Das sind alles Märkte für ihre tollen Waffen. Die Waffenlobby ist da fleißig und aktiv. Kommen wir zum Thema Fußball. Die FIFA, der wichtigste Sportverband der Welt, steht seit Jahrzehnten unter Korruptionsverdacht. Nun ermitteln Amerikas Justizministerin und das FBI wegen organisierter Kriminalität. Endlich. Die Funktionäre haben es nicht anders verdient. Der Spiegel hat hier ein großes Titelbild. Da sieht man das Gesicht von Blatter, ganz groß, hinterm Tornetz, beziehungsweise im Tor, mit Krawatte natürlich. Und ganz groß steht da korrupt, das System Blatter. Alles freut sich jetzt, aber jahrelang hat man das geduldet, mitgemacht. Die Politiker hier haben keinen Finger gekrümmt, um das korrupte System der FIFA überhaupt nur anzutasten. Und nun ist es ausgerechnet eine Frau, eine Amerikanerin, die erste schwarze Justizministerin in der Geschichte der Vereinigten Staaten, Frau Loretta Lynch, die in dieses schmierige Nest packt, das sich FIFA nennt, und zieht da einiges an Asseln und Nattern und Schlangengezücht heraus. Frau Loretta Lynch, eben die Justizministerin, ist angetreten, so schreibt der Spiegel, die FIFA neben dem IOC, der mächtigste und reichste Sportverband der Welt, vor Gericht zu bringen. Die Axt im Haus erspart Herrn Zimmermann. Sie hat nur den Verdacht, dass dieser Weltfußballverband unter Führung seines Präsidenten Josef Blatter eine kriminelle Organisation ist. Ehrlich gesagt, es ist viel mehr als nur ein Verdacht. Seit Jahren schon hat Lynch als Bundesstaatsanwältin in New York die Ermittlungen gegen Fußballfunktionäre geleitet. Am vergangenen Mittwoch in Brooklyn berichtete sie auf einer Pressekonferenz, dass am Morgen im fernen Zürich im feinen Hotel Bor-au-Lac 7 Funktionäre der FIFA von Schweizer Polizisten verhaftet worden waren. Insgesamt gäbe es 14 Beschuldigte. Der Vorwurf: Korruption, Betrug, Geldwäsche. Sie nennt auch Zahlen und Bestechungsgelder, die geflossen seien. Insgesamt mehr als 150 Millionen Dollar. Die Verdächtigen hätten eine moralische Verantwortung gehabt, den Fußball zu pflegen und zu entwickeln. Sie hätten dieses Vertrauen missbraucht, um sich selbst zu bereichern und damit Kindern auf der ganzen Welt geschadet, deren Traum es sei, Fußball zu spielen. Die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls? Da kann sich natürlich niemand gegen wehren. Wenn die Kindern schaden und eine US-Justizministerin sagt das, dann, was mich wundert, ist, dass knicken direkt alle ein, auch hier in Europa. Niemand verteidigt Joe Blatter und sein korruptes System. Jahrelang haben alle davon gelebt, sich die Taschen gefüllt, Fernsehstationen, korrupte Politiker, Wirtschaftsbosse, Lokalbehörden, alle haben mitgemacht. Und auf einmal will niemand mehr was mit Josef Blatter zu tun haben. Was ja auch sein kann, ist, dass die gute Frau dass es schaffen, dass die Staatsanwältin da, dass die irgendwann in nächster Zeit mal an einen neuen Dienstort versetzt wird. Ja? Das werden sie doch bestimmt versuchen. Ja? Ja, es gibt da natürlich viele Theorien zu diesem Fall. Warum jetzt? Warum die USA? Man weiß natürlich, sie schlagen auf die FIFA, aber sie wollen Russland treffen. Es geht nämlich darum, die Entscheidung, Russland die WM 2018 zu geben, rückgängig zu machen. Damit nimmt man alles andere natürlich in Kauf. Das ist wohl der Haupthintergrund, ideologisch und politisch, um eben diese große Operation Blatter bzw. Operation FIFA in die Wege zu leiten. Dass die korrupt sind und wie viel Gelder da geflossen sind hin und her, besonders aus Katar und aus Marokko und aus Frankreich. Und jetzt der letzte große Skandal war natürlich, dass auch der französische Fußballverband dem irischen Fußballverband, ich weiß nicht, wie viel Millionen geboten hat, damit man nicht gegen dieses Handtor klagt, das die Franzosen gemacht haben. All das ist rausgekommen, wie viel Gelder da geflossen sind. Nur bisher hat da kein Hahn nachgekräht. Auf einmal sind das riesige, wichtige Dinge, die jetzt auch im Spiegel auf der ersten Seite und überall in den Medien und pfui Teufel, alles rümpft die Nasen. Dabei hat man jahrelang diesen giftigen, korrupten Schleim eingeatmet und sich daran berauscht. Das alles aufzuzählen, wie viel Gelder da geflossen sind, würde die ganze Sendung in Anspruch nehmen. Wir können das gar nicht alles. Wir können nur ein paar kleine Highlights geben. Seit Jahrzehnten schon gab es immer wieder Skandale. Seltsame Praktiken bei der Vergabe von Fernsehrechten und der Auswahl von Austragungsländern. Und immer wieder und noch viel häufiger machten Gerüchte darüber die Runde, wie viel Geld die Funktionäre sich in die Taschen steckten, damit Ausrüster einen Deal bekommen, Sportvermarkter ihre Assets, Funktionäre ihre Wahlstimmen. Die Gerüchte hörten sich oft an wie wüste Verschwörungstheorien, und wenn sie sich zu bewahrheiten schienen, wurden interne Kommissionen eingesetzt, nicht um die Dinge aufzuklären, sondern um sie zu vertuschen. Das ist natürlich auch ein beliebter Sport der Herrschaften, Vertuschungskommissionen einzusetzen, die dann nach Monaten irgendwann vor die Kameras treten und sagen, tut uns leid, wir haben nichts gefunden. Fußball ist viel größer, so schreibt der Spiegel, die FIFA viel mächtiger und reicher als zum Beispiel alle anderen internationalen Sportverbände. Allein 5,7 Milliarden Dollar hat der Weltfußballverband im vergangenen 4 Jahre dauernden WM-Zyklus eingenommen. 1,5 Milliarden mehr als in den 4 Jahren zuvor. 2,5 Milliarden davon zahlten Fernsehsender, 1,6 Milliarden die Sponsoren. Bei der Machtübernahme von FIFA-Präsident Josef Blatter 1998 hatte der Verband Reserven von 3 Millionen Dollar. 2014 waren es, Achtung, 1,5 Milliarden. 209 nationale Verbände haben sich in der FIFA zusammengeschlossen. Die UNO hat nur 193 Mitglieder. In seinen Reden spricht Blatter wie ein Monarch von seinem Reich, von der weltumspannenden Kraft des Fußballs, von der Schönheit des Spiels, aber auch von seiner politischen Wucht. Wahrscheinlich hält er sich wirklich für einen König und auch das wäre nur eine kleine Anmaßung. Denn Fußball ist das Spiel der Spiele, das schönste, größte, verführerischste der ganzen Welt. Das Finale der Weltmeisterschaft im vergangenen Juli sahen rund um den Globus 1 Milliarde Menschen. In Deutschland allein waren es fast 35 Millionen. Kein Schulhof auf dieser Welt, auf dem sich nicht 8-jährige Jungs darüber streiten, wer besser ist, Messi oder Ronaldo. Und ob es nicht vielleicht doch sein kann, dass Neymar vom FC Barcelona zum FC Bayern wechselt. Auf den iPads ihrer Eltern spielen sie FIFA 15, wo sie ihre Fantasien ausleben und die Wirklichkeit nachahmen. Ja, also zu der ganz konkreten Frage, wer ist besser, Messi oder Ronaldo, das ist klar, das ist Messi. Aber den Gedanken mit Russland finde ich sehr interessant, weil natürlich jetzt, damit man Putin auch eins auswischen kann, wenn jetzt publik wird, dass natürlich immer, wenn es darum geht, den Austragungsort der nächsten Weltmeisterschaft festzulegen, dann fließen die Gelder. Da gibt es dann Bestechung und die nächste wird ja dann in Russland stattfinden, 2018, und die übernächste in Katar im Jahr 2022. Und das hängt natürlich alles mit diesem Skandal zusammen. Wenn jetzt Russland als neuer Feind aufgebaut wird, also nicht nur in der Ukraine, sondern dann auch auf der Ebene, ist das durchaus denkbar. Ne? Und also man kann ja das ja weiterspinnen, ne? Zu den Verhandlungen hier Europäische Union, Griechenland. Es gibt ja von Seiten der USA immer wieder Anspielungen, Anregungen, doch ein bisschen nachzugeben gegenüber der griechischen Regierung, auch vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds kommen solche Ideen, aber hier unsere Europäer, allen voran Merkel und Schäuble, die fahren natürlich die harte Linie und damit würden sie dann auch Griechenland wieder in die Arme von Russland treiben, ja, wenn sie von Europa nichts mehr bekommen, weder Energie noch Geld noch sonst was, würde da auch eine Annäherung stattfinden zwischen Griechenland und Russland. Das wäre ja total konträr, diesen Interessen da Russland in die Enge zu treiben. Bleiben wir noch einen Moment bei der umstrittenen Vergabe der Fußball-WMs an Russland und Katar. Am 2. Dezember 2010 wurden gleich 2 Weltmeisterschaften auf einen Schlag vergeben. 2018, wie gesagt, nach Russland und 2022 nach Katar. Die eine Entscheidung ist so politisch delikat wie die andere absurd. Korruption, Bestechung, Geldwäsche, das alles wollen die Ermittler aus der Schweiz und den USA nun herausfinden. Achtung, eine Weltmeisterschaft in Katar, in der Wüste, bei 50 Grad in der Sonne, in einem Land, das halb so groß ist wie Hessen. Unglaublich, wirklich, es ist absurd. In neu gebauten Stadien, die zwar schick aussehen werden, aber wie riesige offene Kühltruhen gebaut werden müssen, damit nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Spieler die Hitze überhaupt überleben. Das alles ist tatsächlich dermaßen absurd, dass es eigentlich fast bewundernswert ist, wie die FIFA die Entscheidung für Katar als eine total normale und logische erklären kann. Das ist wie des Kaisers neue Kleider. Ihr kennt das Märchen von Andersen. Da sagen alle, ja, schöne Kleider hat der Kaiser. Schöne Stadien baut man in Katar. Oh, der Kaiser, wie gut ihm die Hose steht, wie gut ihm der Purpurmantel um die Schulter fällt. Wie toll und groß Katar ist. Hoch lebe Katar, Allah ist groß. Gerade wenn man jung ist. Schon weit im Vorfeld der Bewerbung wurden offenbar Stimmen gekauft. Izetta Wesley, damals Präsidentin des Verbands von Liberia, schrieb bereits 2009 in einer E-Mail an einen Mitarbeiter des katarischen Geschäftsmanns und Fußballfunktionärs Mohammed bin Hammam, lange wichtigster Wahlhelfer des FIFA-Präsidenten Josef Blatter: Ich habe die Überweisung erhalten. Bitte richten Sie Mohammed Dank und Wertschätzung aus. Möge Allah, der Allmächtige, seine Quellen hundertfach weiter auffüllen. $10,000 hatte sie bekommen. Viel Geld für sie, wenig für Bim Hammam, der zu jener Zeit ein Füllhorn über die Chefs des Fußballverbandes und der Fußballverbände aus Afrika ergoss, sie samt Familien in Luxushotels einlud und, Achtung, bei der Ankunft bekam jeder schon kleine Geschenkpäckchen mit $5,000 in die Hand gedrückt. So etwas hebt natürlich die Stimmung, um dann auch richtig zu wählen. Lassen wir es gut sein, wer sich weiter und tiefer informieren will über die ganze FIFA-Korruptionsgeschichte, dem empfehle ich den langen Report im Spiegel. Korrupt, das System Blatter, der geht über viele, viele Seiten. Vielleicht noch ein Aspekt, Frau Claudia Roth, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, über Reformbedarf bei der FIFA, sagt sie Folgendes: Wenn sich herausstellt, dass die WM in Katar wirklich mit Millionen gekauft wurde und wenn sich das Gleiche vielleicht noch bei Russland herausstellt, dann müssen die beiden Weltmeisterschaften neu vergeben werden, das sagt Frau Roth. Es muss sich auch ganz Grundlegendes ändern. Zum Beispiel täten Frauen in den obersten Funktionärsriegen der Organisation sicherlich gut. Dieser kriminelle Männerbund muss endlich aufgebrochen werden. Er macht auf Dauer den Fußball kaputt. Das war die Stimme von Frau Claudia Roth von den Grünen, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Gut, schauen wir mal ins Internet. Wir haben hier die Internetseiten vom Spiegel zum Beispiel vor uns liegen, von der Taz, von der Jungen Welt. Beginnen wir mal mit dem Spiegel. Deutsche Frauen, Fußballnationalmannschaft, ganz entspannt im Kampfmodus. 2011 war der Titel fest eingeplant, der Druck groß in die Enttäuschung. Nach dem frühen Aus noch größer. Die Frauenfußballnationalmannschaft hat viel daraus gelernt, schreibt der Spiegel. Es geht also los an diesem Wochenende. Erstmals starten 24 Mannschaften bei einer WM, bei einer Frauen-WM. Viele Teams sind international unerfahren, so auch die Elfenbeinküste. Die Afrikanerinnen sind zum ersten Mal für eine WM qualifiziert. Fußballerisch trennen sie Welten von Favoriten wie die DFB-Elf, die USA oder auch Norwegen und Japan. Auch in der dritten Partie gegen Thailand am 15. Juni wäre alles andere als ein Sieg eine große Überraschung, schreibt der Spiegel. Wir werden bei dieser WM krasse Resultate erleben, sagt die mit den Frauenwettbewerben beauftragte FIFA-Direktorin Tanja Henny. Na gut, im Frauenfußball sind die Welten noch sehr, sehr weit auseinander zwischen den fußballerisch hochentwickelten Ländern und, wie gesagt, den Newcomerinnen im Geschäft. Die junge Welt hat verschiedene Aspekte rausgestrichen. Internationalistisch durch die Nacht, Solidarität mit kurdischen und türkischen Linken, Spontandemonstration der G7-Gegner in Garmisch-Partenkirchen. Polizei reagiert gereizt, man sieht hier ein Foto. Dann Anschlag auf die HDP, Diyarbakır, mindestens 2 Tote bei einer Explosion während einer Wahlkampfkundgebung der Linkspartei. Am Sonntag sind ja Wahlen in der Türkei. Biedermann Erdogan haben wir vorhin in den Nachrichten schon gehört. Er spricht von, ja, wie immer in solchen Fällen, von einer Provokation. Er sagt aber nicht von wem. Wahrscheinlich haben die Opfer selber, das waren nämlich linke Kurden, haben die selber dieses Attentat gemacht, um ihn in Misskredit zu bringen. Sowas erzählen die manchmal gerne, diese Herrschaften. Wahlsonntag, auch morgen in Mexiko. Da hat es bis jetzt zwar keine größeren Explosionen gegeben, aber doch sind innerhalb der letzten 14 Tagen, glaube ich, 8 Kandidaten von verschiedenen politischen Parteien erschossen worden, einfach so von der Narco-Guerilla. Guerilla ist, das kann man nicht sagen, in Mexiko, einfach von der vom Narco-Regime. Und also das in den letzten 2 Wochen 8 Erschossene und in den letzten 2 Monaten 20. Ja. Da werden die Probleme so aus der Welt geschafft und eine andere von unseren westlichen Demokratien. Da ist das normal, wenn das in Mexiko passiert, die Verschwundenen, die Ermordeten, die Narco-Mafia, die Tausende von ermordeten und gefolterten Frauen und Mädchen an der Grenze zu den USA. Das bedeutet alles nichts. Das ist die böse Welt. Das ist ja nicht Venezuela oder Kuba oder Nordkorea. Die junge Welt schreibt über ausufernde Spitzelei, verfassungswidrig, so nennt sie die Geheimdienstreform. Datenschutzbeauftragte warnt vor Folgen der Geheimdienstreform und ist von Expertenanhörungen ausgeschlossen. Das hatten wir eben auch schon erzählt. Dann gibt es den G7-Gipfel. Früher war G8, jetzt hat man Russland als verfemte Nation erklärt und nun dürfen die nicht mehr mitmachen. Jetzt sind es also nur noch 7. Aber es gibt viele, die gegen diese G7-Gipfel demonstrieren. Früher gegen die G8-Gipfel, internationalistische Kundgebung gegen G7. Die Polizei verhindert Aktionen, bislang nicht. Lokalsender bittet Demonstranten, genügend zu trinken, der ist nämlich sehr heiß. Zwischen 400 und 500 Menschen, so schreibt die Junge Welt, demonstrierten gestern in Garmisch-Partenkirchen gegen den G7-Gipfel und für internationale Solidarität. Der spontane Umzug wurde als Zubringerdemo für eine angemeldete antimilitaristische Kundgebung an dem in deutscher und US-amerikanischer Trägerschaft betriebenen George C. Marshall Zentrum für Sicherheitsstudien, oh, das klingt beängstigend, zwar von etwa 250 Polizisten begleitet, bislang jedoch toleriert. Schauen wir doch mal in die Taz. Die Taz, wir sind Fake Nordkorea. Debatte, Wahl in der Türkei. Wir sind Fake Nordkorea, klingt natürlich auch lustig. Kurz vor der Wahl herrscht Aufbruchsstimmung. Das System Erdogan könnte scheitern. Ein Plädoyer für die alternative Partei HDP. Kontinuität oder Bruch? Darüber entscheiden die Wähler bei den Parlamentswahlen an diesem Sonntag. Kontinuität bedeutet die Fortschreibung des Systems von Tayyip Erdogan, der in der Türkei seit über einem Jahrzehnt regiert. Laut Verfassung nimmt der Staatspräsident repräsentative Aufgaben wahr und ist überparteiisch. Doch Erdogan macht täglich Wahlkampf und entwirft mit dem Koran wedelnd apokalyptische Horrorszenarien für den Fall seiner Niederlage. Erdogan hat bereits das parlamentarische System ausgehöhlt. Das Parlament, der Ministerpräsident, das Kabinett sind willige Befehlsempfänger dieses Autokraten und seiner Clique. Die Gewaltenteilung ist de facto abgeschafft, ähnlich wie hier in Spanien auch. Justiz und Polizei erhalten unmittelbar vom Präsidentenpalais Anweisungen. Das klingt alles auch nach Spanien bzw. nach Ungarn und allen anderen in autoritäre Regime abdriftende, gescheiterte Staaten. Ein Beispiel. Ein missliebiger Journalist wird zuerst von Erdogan in öffentlicher Rede denunziert. Flugs darauf eröffnet die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Vaterlandsverrats. Ein renitenter Medienunternehmer bekommt es mit der Steuerfahndung zu tun. Verbreitet sich Protest über soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook, wird einfach der Internetzugang gesperrt. Der 7. Juni ist also weniger eine Wahl über die zukünftige Komposition des Parlaments, denn ein Plebiszit für oder gegen eine Präsidialdiktatur nach Muster Erdogans. Eine verfassungsändernde Mehrheit für die AKP wäre der Todesstoß für die demokratischen Reste in der Türkei, das schreibt die Taz. Einen kleinen Unterschied gibt es ja vielleicht doch noch zwischen der Türkei und Spanien. Also Erdogan schreit jetzt schon vor der Wahl herum, dass wenn er verlieren sollte, dass dann das Chaos ausbricht. Und hier in Spanien kommen sie mit dieser Botschaft erst jetzt nach den Wahlen. Vor der Wahl. Die Rechten haben eben so ein bisschen von oben herab immer durchblicken lassen. Ja, diese neuen Parteien da und so, das ist nichts ernst zu nehmen, die laufen sich wieder tot. Aber jetzt, nachdem also überall in Spanien versucht wird, linke, linkere Koalitionen zu schaffen. Jetzt ist das Geschrei groß, ja, also insbesondere gegen so Leute wie die Ada Colau hier in Barcelona oder Podemos in ganz Spanien. Also denen wird untergeschoben, sie seien Sympathisanten von ETA zum Beispiel. Oder gar vor kurzem sagt einer oder eine Frau war das, dass die sind diese radikalen Linken da, die jetzt überall an die Regierung kommen wollen, die sind vergleichbar mit ISIS, mit den islamischen Terroristen und oder die Aguirre, die Kandidatin, die jetzt verloren hat bei den Wahlen, in Bürgermeisterwahlen in Madrid, die spricht davon, dass die wieder die Sowjets ins Leben rufen wollen. Also so wie Adenauer in den 50er Jahren immer von der Sowjetunion gesprochen hat. Oder eine andere aus Valencia, die versteigt sich dazu. Das ist jetzt wie in der Situation im Herbst 1936, also wohlgemerkt nach dem Militärputsch von Franco. Jetzt werden wieder Nonnen vergewaltigt und so reagieren die jetzt gegen diese neue Tendenz von links, und das zeigt eigentlich nur, wie nervös die sind und Angst haben davor, dass sie jetzt von ihren Pfründen weg müssen und dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Hier in Spanien ist die Situation in den Medien natürlich auch so, besonders in den Fernseh- und Radiosendern, die werden mehrheitlich von rechts beherrscht. Da wird jeder Schwachkopf, der aus einem neofaschistischen Loch oder einer Kneipe gekrochen kommt, vor die Kamera in eine Diskussionsrunde, in eine Talkshow gesetzt und darf da seinen Unrat auf das Volk niederlassen, bezahlt natürlich von öffentlichen Geldern. Es gibt neue Talkshows auch im ersten staatlichen Fernsehprogramm, wo ein wirklich ultrarechter Typ seinen Unrat verbreiten darf. Der lädt auch seine ultrarechten Kumpels ein und die dürfen da diese ganzen fürchterlichen Geschichten, die sie zu verbreiten haben, auf die Öffentlichkeit loslassen. Das ist alles klar. Das Fernsehen ist schon längst kein, sagen wir mal, Referenzpunkt und kein Bezugspunkt mehr. Da kommt eben sehr viel Müll auf das Volk nieder. Geht ins Internet, Leute, informiert euch in vernünftigen Plattformen und in vernünftigen Medien und meidet dieses Gerede und dieses Gelaber. Und trotz der Kontrolle dieser ganzen Medienlandschaft kommt es dann eben vor, dass doch einzelne Fernsehsender oder auch die Presse über Dinge berichten, die natürlich denen da oben überhaupt nicht gefallen, wenn dann zum Beispiel ein früherer Wirtschaftsminister oder Präsident vom Internationalen Währungsfonds, ein gewisser Herrato, wenn der von der Polizei verhaftet und abgeführt wird in Handschellen und dann so Bilder kommen, wie der gerade ins Polizeiauto rein buxiert wird. Und das wollen sie jetzt natürlich auch unterbinden. Deshalb überlegen sie jetzt allen Ernstes. Ist schon paktiert, also dass es verboten werden soll, solche Bilder oder Fernsehaufnahmen zu senden. Und interessanterweise wird dieser Plan unterstützt auch von der rechten nationalistischen Partei hier in Katalonien, zusammen mit der Zentralregierung der Partei da, Partido Popular, ne? Also die offiziellen Feinde sind wegen diesen ganzen Unabhängigkeitsbestrebungen, ja und nein und hin und her, eigentlich sind es sehr total verfeindet. Ja, aber wenn es ums Eingemachte geht, um ihre eigenen Geschäfte, ihre eigenen Pfründe, dann haben sie keinerlei Problem, miteinander zusammenzustimmen und solche Gesetze auf den Weg zu bringen. Guten Tag. Gefangenen in Knästen, Ossendorf und Santa Fu oder sonst im freien Westen, geben immer noch nicht Ruhe. Denn in den Gefängnisgängen schleicht der Tod lautlos und nah, und man sah schon manche hängen, und kein Henker war nicht da. Und bei uns herrschen Angst und auch Selbstbetrug, und die Hoffnung, es wär alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug, und so haben wir die auch mit lebendig begraben. Eben standen wir am Bauzaun, Tausende mit gutem Grund, sahen die Reiterstaffeln draufhauen, schmeckten Angst und Blut im Mund. Während wir Flugblätter schreiben, werden Einzelne gefasst, und wir quasseln in den Kneipen, und die hocken schon im Knast. Und bei uns herrscht Angst und doch selbst Betrug, und die Hoffnung, es wär alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug, und so haben wir die auch mit lebendig begraben. Schau der Zahl in seiner Zelle, der die frechen Verse kräht und mit kluger Narrenschelle seine Knasthofrunden dreht. 11 Jahr mehr klaut dem ein Richter, ganze 11 Jahr Lebenszeit, bloß weil der gebrannte Dichter immer noch nicht Wahrheit scheut. Und bei uns herrschen Angst und doch Selbstbetrug, die Hoffnung ist alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug, und so haben wir ihn auch mit lebendig begraben. Und was ist mit all den anderen, deren Name niemand nennt, die so lang im Kreis rumwandern, bis der Ofen nicht mehr brennt? Sehr viel schlimmer als das Essen im Gefängnis ist die Wut, dass die draußen dich vergessen, wenn sich drin nichts mehr tut. Und bei uns herrschen Angst und auch Selbstbetrug, und die Hoffnung, es wär alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug, und so haben wir die auch mit lebendig begraben. Fortschritt heißt, es fließt kein Blut mehr und kein Kopf wird abgehackt. Ärzte herrschen und Computer übern Hochsicherheitstrakt. Diese schrecklichen Lemuren mit der Auschwitz-Fantasie fanden lautlose Torturen. Weiße Folter nenn ich die. Und bei uns herrschen Angst und auch Selbstbetrug, die Hoffnung, es wär alles halb so schlimm. Und wir tragen an unserem Leid genug, und so haben wir die auch mit lebendig begraben. Mensch, das Unrecht hier im Rechtsstaat trifft nicht nur einen Verein. Frag nicht bloß, ob einer Recht hat, frag, wen machen Sie da ein? Diese Schlinge aus Gesetzen passt doch auch auf meinen Hals. Und wenn die das Messer wetzen, trifft's uns später bestenfalls. Nein, uns schützen keine Angst und kein Selbstbetrug, denn in Wahrheit ist alles gar so schlimm. Und wer's Maul hält und taub ist und blind, ja so klug, hat sich selber mit den anderen lebendig begraben. Niemandsland. Niemandsland, Geschichte. Deutschlands Kriege in Afrika. Zwischen 1904 und 1908 führte das Deutsche Kaiserreich in seinen Kolonien zwei blutige Kriege. Die Vernichtung der Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika gilt als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Für die betroffene Bevölkerung und die Nachfolgestaaten der Kolonien hatten diese Kriege politische und ökonomische Folgen, die teilweise bis heute spürbar sind. Seit 1884 war Deutschland offiziell Kolonialmacht. Die wichtigsten sogenannten deutschen Schutzgebiete waren neben dem chinesischen Tsingtau die afrikanischen Kolonien Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Burundi und Ruanda und Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia. In all diesen Territorien kam es wiederholt zu exzessiver Gewaltanwendung. Die längsten und verlustreichsten Kriege wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den beiden größten Kolonien Südwest- und Ostafrika geführt. In Ostafrika führten die deutschen Kolonialtruppen mit Hilfe afrikanischer Söldnereinheiten, den Askari, auf Swahili Soldat, einen regelrechten Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung mit schätzungsweise bis zu 250.000 Todesopfern. In Südwestafrika fand der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts statt. Hier gab es neben bis zu 70.000 afrikanischen Opfern auch auf deutscher Seite mehr Tote, 1.500 von insgesamt 19.000 eingesetzten Soldaten, weshalb sich dieser Feldzug vermutlich auch stärker im deutschen kollektiven Gedächtnis verankert hat als der Kolonialkrieg in Ostafrika. In der allgemeinen Gewaltgeschichte des Deutschen Reiches sind jedoch beide Kriege und überhaupt die Kolonialpolitik nach wie vor blinde Flecken. Weder gibt es ein offizielles Denkmal für die Opfer des Genozids von 1904 bis 1908, noch spielen die beiden afrikanischen Vernichtungskriege bei den Debatten um Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert eine Rolle. In den deutschen Kolonialplänen wurden den beiden afrikanischen Gebieten unterschiedliche Funktionen zugewiesen, was sich auch in der Kriegsführung niederschlug. Ostafrika war als Wirtschaftskolonie gedacht. Auf den von Deutschen geführten Plantagen sollte Baumwolle für den Weltmarkt angebaut werden. Der koloniale Staat bemächtigte sich des Landes und verteilte es unter seine Bürger. Die Einheimischen wurden entweder direkt oder indirekt durch steuerliche Belastung zur Arbeit gezwungen. Der Krieg von 1903 wurde durch eine Widerstandsaktion afrikanischer Arbeiter ausgelöst. Sie rissen Baumwollsprösslinge aus dem Boden. Das war nicht nur ein symbolischer Protest gegen die koloniale Ausbeutung. Die Aufständischen wollten die deutschen Kolonialherren auch an ihrer ökonomischen Basis treffen. Trotz der militärischen Überlegenheit und der ausgemachten Brutalität der Deutschen glaubten sie an ihren Sieg, weil sie auf ein wundertätiges Wasser, Maji auf Swahili, vertrauten, das sie gegen die Gewehrkugeln unverwundbar machen sollte. Daher die Bezeichnung Mai-Mai-Krieg. In Deutsch-Südwestafrika gab es dagegen keine Plantagenwirtschaft und vor dem Krieg auch keine Zwangsarbeit. In der kolonialen Propaganda wurde das Land wegen seines Klimas deutschen Siedlern angepriesen. Doch die Afrikanerinnen und Afrikaner wehrten sich gegen die Landenteignungen. Der Krieg begann 1904, als Herero-Krieger deutsche Farmen angriffen und dabei 120 Männer töteten, während Frauen und Kinder verschont wurden. Der Aufstand war also kein blindwütiges Morden, sondern ein als gerecht empfundener Kampf gegen die Bastionen und Stützen der Kolonialmacht. Im Siedlungskolonialismus ist stets, jedenfalls theoretisch, die Möglichkeit eines teilweisen oder totalen Bevölkerungsaustauschs mitgedacht. In der Vorstellung, die autochthone Bevölkerung durch eine sogenannte höherwertige ersetzen zu können, ist bereits die Radikalisierung der Gewalt bis hin zum Genozid angelegt. In Südwestafrika führten die Anfangserfolge der Herero und die drohende Niederlage der Deutschen schnell zur Eskalation. Die Regierung in Berlin entsandte ein Expeditionskorps unter dem als äußerst brutal bekannten Kolonialkämpfer Lothar von Trotha, der den Aufstand mit allen Mitteln niederschlagen sollte. Für von Trotha handelte es sich um einen Rassenkrieg mit dem Ziel der Vernichtung des Gegners. Auf den Einwand der Kolonialverwaltung, man brauche einige Hereros noch als Arbeitskräfte, entgegnete er, in einer Siedlungskolonie sollten die Weißen selbst arbeiten. Im Sommer 1904 trieben die deutschen Truppen die Herero, Männer, Frauen und Kinder, in die weitgehend wasserlose Omaheke-Wüste. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, hieß es in dem berüchtigten Schießbefehl vom 2. Oktober 1904. Der Vernichtungskrieg der Deutschen richtete sich auch gegen die Nama, die sich im Sommer 1904 den Herero angeschlossen hatten. Ihre Brunnen wurden vergiftet, die Essensvorräte zerstört und Kombattanten wie unbeteiligte Zivilisten in Konzentrationslager deportiert. Ähnlich verfuhr die Kolonialmacht in Deutsch-Ostafrika. Auch hier reagierten die Deutschen auf die Anfangserfolge der Afrikaner mit einer Strategie der verbrannten Erde, die zahllose zivile Opfer forderte. Die afrikanischen Anführer wurden ausnahmslos getötet, selbst wenn die einheimischen Kämpfer kapituliert hatten. Die verheerenden Folgen einer Kriegsführung im Namen des Plantagenkolonialismus waren noch über viele Jahrzehnte zu spüren. In Südwestafrika errichtete die deutsche Kolonialmacht in den Jahren zwischen dem Herero-Aufstand und dem Beginn des Ersten Weltkriegs den ersten deutschen Rassenstaat mit Konzentrationslagern zur Internierung von Kriegsgefangenen, zu denen auch Frauen und Kinder zählten, und als Zwangsarbeits- und Umerziehungslager. Tausende von Herero und Nama wurden hier für ihren Widerstand grausam bestraft und auf ein Leben in der neuen Siedlungskolonie, einer rassischen Privilegiengesellschaft, vorbereitet. Bereits die ersten Eingeborenenverordnungen von 1907 unterwarfen die afrikanische Bevölkerung einer lückenlosen Kontrolle, beseitigten ihre Freizügigkeit und beraubten sie damit jeglicher Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Erstmals wurden auch sexuelle Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen kriminalisiert. In beiden Kolonialkriegen legte die deutsche Ordnungsmacht eine Brutalität und eine Menschenverachtung an den Tag, die im Dienst einer kolonialen und rassistischen Ideologie stand, die über die bloße Kolonialgeschichte hinausweist. Gerade die Ereignisse in Deutsch-Südwestafrika verbinden im Rückblick den Siedlungskolonialismus mit dem Nationalsozialismus. In Deutschland erkennt die öffentliche und offizielle Meinung die eigene Kolonialgeschichte allmählich als wichtigen Teil der nationalen Geschichte an. 2004 entschuldigte sich die Bundesregierung zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Herero-Krieges zwar offiziell für den Völkermord von 1904, doch bis heute gab es keine Wiedergutmachung für die Verbrechen an den Herero und Nama. Und was den Mai-Mai-Krieg betrifft, so ist man von einer Aufarbeitung noch weit entfernt. Zum Thema Deutschlands Kriege in Afrika möchte ich folgende Bücher empfehlen. Da ist zuerst einmal der Roman von Uwe Timm, Morengo, der ist erschienen bei DTV in München im Jahr 2000. Dann ein Buch von den Herren Joachim Zeller und Jürgen Zimmerer, das sind die Herausgeber. Der Titel ist Völkermord in Deutsch-Südwestafrika, der Kolonialkrieg 1904 bis 1908 in Namibia und seine Folgen, erschienen in Berlin beim Verlag CH Links 2003. Ferner der Mai-Mai-Krieg in Deutsch-Ostafrika 1905 bis 1907. Die Herausgeber sind Felicitas Becker und Igal Beetz, erschienen in Berlin im Verlag CH Links 2005. Und schließlich das Buch von Susanne Kuss, Deutsches Militär auf kolonialen Kriegsschauplätzen, ebenfalls erschienen bei CH Links 2010 in Berlin. Niemandsland. Die letzten Minuten unserer heutigen Sendung sind angebrochen. Werner, Schlussworte. Ja, nach deinen Büchern auch noch ein schöner Film, der auch irgendwie zu tun hat mit diesem Thema, da Queen of Africa, ne, mit Humphrey Bogart und wer war die Frau noch? Catherine Hepburn. Ja, ja, genau. Da kann man sich dann auch die deutschen Offiziere angucken in ihrer Uniform in dieser Zeit. Ja, ja, der deutsche Imperialismus, ich meine, heutzutage manifestiert er sich, wie sich Frau Merkel verhält, Griechenland oder den ganzen südeuropäischen Ländern gegenüber. Ne, unter dem früheren Kanzler wurde dann Griechenland militärisch besetzt, aber in der Zeit fing es eben auch schon an, ja. Und alles das hat natürlich seine Auswirkungen bis heute, ja, nicht nur Deutschland natürlich, sondern auch französische, englische, spanische, portugiesische Kolonien in Afrika über viele Jahre hinweg. Und die Auswirkungen sind natürlich jetzt, dass die Leute dort das Elend nicht mehr aushalten und nach Europa wollen, ne? Und jetzt bei diesen ganzen Immigrantengeschichten fällt mir dann immer ein, das wird ja natürlich auch hochgespielt, ne, von denen da oben, das Thema, aber auch natürlich, damit wir vergessen sollen, dass wir tendenziell ja auch die Neger sind, ja, dass wir tendenziell immer mehr als Sklaven behandelt werden. Und das soll uns davon ablenken, ne? Auch wenn wir es nicht wissen, ne? Aber das hat damit zu tun. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Est-ce à moi que tu pensais? Alors écoute ma chanson. Des 99 ballons qu'on a lâchés à l'horizon. We'll be right back. 99 années de guerre, aucune place pour les vainqueurs, plus de ministres de la guerre, et dans le ciel, plus un chasseur. Aujourd'hui, je fais mes rondes, il n'y a plus que de ruines dans le monde, sauf un ballon que j'ai trouvé. Pour toi, je le laisse s'envoler. Ja, wir müssen raus. Tschüss, Werner. Alles Gute. Viel Glück für deine Mannschaft. Du fühlst und leidest ja mit ihnen. Also ich hoffe, dass die bessere Mannschaft heute Abend gewinnt. Wenn das Spiel schön ist und Barca spielt besser, dann sollen sie natürlich auch gewinnen. Letzten Samstag habe ich mich auch gefreut. Da haben sie wirklich sehr klar und sehr überlegen Athletic de Bilbao abgefertigt. Das war schon fast langweilig. Ich hatte das Spiel gesehen. Ich hoffe, dass das heutige Spiel spannender wird, dass es mehr hin und her geben wird von Tor zu Tor. Leider ist das nicht zu erwarten. Ja, nach dem Hinweis auf heute Abend noch einen Hinweis für morgen Abend. Und zwar beginnt das eine Viertelstunde später als heute, nämlich um 21 Uhr, gibt es in der enteigneten Bank wieder Kino. Und diesmal einen italienischen Film Nuovo Cinema Paradiso. Und das Neue ist, dass es jetzt nicht mehr in der Bank Expropriat stattfindet, sondern umsonst und draußen, und zwar auf dem Plaza de la Revolución. Ganz kurz zum Inhalt, da geht es um Salvatore, das ist ein berühmter Filmdirektor, Regisseur, der kommt zurück in sein Heimatdorf, weil dort Alfredo begraben wird, der über viele Jahre hinweg der Beauftragte war, Kino zu veranstalten in diesem Dorf, der also der eigentliche Verantwortliche dafür ist, dass aus Salvatore ein berühmter Regisseur wurde. Und also eine nostalgische Hommage, könnte man sagen, vom Film an das Kino und wie gemacht dafür, im Freien angeguckt zu werden. Und bei diesen Temperaturen, die wir im Moment haben, stellt ihr vor, eine laue Sommernacht, fast noch Vollmond. Ne? Und außerdem in Gracia, in einem Stadtteil, der sich selber irgendwie seinen dörflichen Charakter noch ein bisschen bewahrt hat. Also morgen Abend um 9 Uhr auf der Plaza de la Revolución. Tschüss, Werner, alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, mach's gut, werde glücklich. Tschüss, du auch, alle Hörer und Hörerinnen auch. Obwohl ich nächste Woche dann nicht hier sein werde, trotzdem oder gerade deswegen viel Vergnügen. Zum Schluss Kurt Tucholsky. Man ist in Europa einmal Staatsbürger und 22 Mal Ausländer. Wer weise ist, 23 Mal. Tucholsky. Und ich möchte hinzufügen, Katalonien ist das Rheinland Spaniens. Jetzt kommt Protest aus Katalonien, Protest aus Spanien, schwere internationale Verwicklungen der beiden Möchtegern-Staaten. Agur, tschüss, halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Compañero, compañera, amigo de la revolución, el cambio empieza acá, en la radio, sobre todo en Niemandsland, a cargo del subcomandante Daddy. 91.4 FM, en contrabanda. Historia o suerte, hasta siempre, papito. Contrabanda es la mejor radio del mundo. Oh,